A2C. Um Fehler bei der Medikation zu vermeiden, möchte ich Sie auf 7 wichtige Aspekte hinweisen. Ich habe sie die 7 R's genannt. Oder 7-mal alles richtig machen. Selbstverständlich gilt es für alle Situationen, wenn wir handeln, dass wir unsere Sinne schärfen, also aufmerksam sind. Aber es sei nochmal für die Verordnung von Medikamenten präzisiert. Erstens, richtiger Patient. Ich bin mir sicher, dass dies der Patient ist, dem ich genau dieses Medikament geben will. Ich habe bei diesem Patienten geklärt, ob er auf Medikamente allergisch reagiert. Zweitens, richtiges Arzneimittel. Ich benutze keine Abkürzungen. Ich schreibe den Wirkstoff auf. Der Handelsname kann in Klammern nach dem Wirkstoff dokumentiert werden. Wenn ich das Arzneimittel richte, schaue ich genau auf die Verpackung. Ich weiß, es gibt Medikamente, die leicht zu verwechseln sind, weil sie ähnlich aussehen. Drittens, richtige Dosierung. Ich habe die Dosierung genau berechnet. Ich weiß, dass die Berechnung sich auf die Altersgruppe, das Körpergewicht oder die Körperoberfläche bezieht. Ich habe auf bestehende Nebenerkrankungen wie eine Niereninsuffizienz geachtet. Ich habe mich bei schwierigen Berechnungen der Dosierung rückversichert. Viertens, richtige Applikationsform. Die Art und Weise der Medikamentengabe ist genau beschrieben. Fünftens, richtiger Zeitpunkt. Ich habe das Medikament für morgens oder abends angeordnet. Und wenn es mehrmals über Tag eingenommen werden soll, habe ich die Zeitintervalle beschrieben. Ein von mir verordnetes Medikament hat eine maximale Dosis pro Tag. Und ich habe festgelegt, nach welcher Zeit Wiederholungsgaben frühestens gegeben werden dürfen. Sechstens, richtig aufgeschrieben. Ich habe die Anordnung eindeutig dokumentiert. Sie steht an der richtigen Stelle und ist auch leserlich. Bei Standardmedikationen verwende ich Ausdrucke oder nutze digitale Medien. Siebtens, richtig wach. Ich habe die Anordnung präzise ausgesprochen. Und das Gegenüber kann sagen, ich habe die Anordnung genau verstanden und bei Unklarheit habe ich nachgefragt. Ich weiß, es gibt Medikamente, die hören sich sehr ähnlich an.